Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Runde. Immer noch am 1. Juni. Der Langeweile-Podcast jetzt mittlerweile Ausgabe Nummer 15. 12.03 Uhr. 12.03 Uhr ist es jetzt. Und, Wasserflasche muss hier bleiben, die darf ich nicht runterwerfen. Und ja, wir haben uns gerade in der 14. Folge quasi so ein bisschen, 14. schon? Ja, also veröffentlichte 9., aber insgesamt die 14., die wir aufgenommen haben. Veröffentlicht, wir haben jetzt schon 11 draußen oder sowas. Muss schon. Wir haben schon 11 draußen. Nö, wir haben doch bei 6 so, fangen wir ja, es fängt also ja wir haben, also wir haben schon noch so ein paar, die in der Schublade liegen, so ein paar. Die wir wieder rausgekickt haben. Die wir rausgekickt haben, weil die einfach unserem Standard, den wir einfach hier uns setzen, dieses Niveau, die Latte, die ist einfach da nicht erreicht worden, nicht übersprungen worden. Und ja, jetzt haben wir uns in der 14., in der letzten Ausgabe so ein bisschen, sag ich mal, ausgelassen über ganze Sachen und haben jetzt gar nicht mehr so viel Energie. Und Jona sitzt ja auch schon so in dieser Ich sitze in der Chiller-Pose. Ich bin entspannter. Habe ich eben schon gesagt, bin entspannter. Genau, ich hätte jetzt eher so gesagt, so dieses, ja, okay, der Arbeit ist jetzt erledigt, es ist Freitag, so lange kommt Feierabend, das Wochenende und ich muss jetzt an sich nichts mehr machen, sondern die Arbeit erledigen im Moment jetzt einfach mal andere. Und genau, so andere ist das. Ey, Leute, setzt euch hin, macht's euch gemütlich, schmeißt hier den Podcast an, öffnet euch eine schöne Cola Light. Wie sieht's denn bei dir eigentlich aus so? Also für mich ist Entspannung, sag ich jetzt mal so. Wenn es jetzt so zum Wochenende hingeht, dann freue ich mich meistens darauf, wenn man grillen kann. Grillen, ja. Ich hab ein bisschen gegrillt die letzten Tage auch tatsächlich, jeden Salz fucking Gitter. Mit meinem Mitbewohner so ein bisschen und mit seinen Kollegen. Ich hab hier nicht viele Freunde, muss man dazu sagen. Gut, ist ja nicht schlimm. Ich habe hier nicht viele, meine ganzen Kollegen, die sind alle nur in Bremen, so, mit denen ich was machen würde. Ich habe ein bisschen gegrillt. Ja, war ganz entspannt, ist ganz entspannt, ja. Grillen ist chillen. Ja, und da, oh Gott, haben wir nicht letzten oder vorletzten gesagt, dass chillen voll das Scheißwort ist? Ja, ist es auch. Wer sagt denn schon chillen? Ja, keiner, außer ich. Außer, ich habe auch gesagt, chillen ist ein Scheißwort, aber es gibt auch keine wirklichen Alternativen. Ja, das muss man einfach auch dazu sagen. Es ist wie in der Politik manchmal. Also. Relaxen. Nee, keine Alternativen, außer eine. Ach, komm. Die Alternative für Deutschland. Ach, hast du übrigens gehört, wenn du jetzt irgendwie so noch wegen Geldproblemen und sowas, wenn du das brauchst, sonst kannst du einfach bei der AfD anfangen, weil die bezahlen dich nämlich, wenn du auf deren Demos gehst. AfD-dämlich? AfD-dämlich, aber richtig. Das? Ja, AfD-dämlich ist sehr gut. Die haben aus einem Kreisverband in Rheinland-Pfalz hat den Leuten 50 Euro angeboten und eine Busfahrt umsonst nach Berlin, um da an der AfD-Demo, die letztes Wochen oder vorletztes Wochenende war, mit teilzunehmen, wo dann insgesamt so circa 5.000, 6.000 AfD-Leute da waren, die gegen den Untergang des Abendlandes dann protestiert haben und gesagt haben, dass das alles gar nicht geht und Todesstrafe für Kinderschänder und sowas in der Richtung. Und dann so 200, 300, 400, 500 Meter weiter auf Strecke zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule, die auch quasi die alte Strecke der Love Parade ist, haben dann einfach 150 Clubbesitzer gesagt, nee, AfD-dämlich ist mir ein bisschen zu cool. Haben dann quasi so eine kleine Love Parade dann einfach gemacht und dann die Demo weggebasst. Ja, das war aber natürlich auch organisiert, ne? Aber da natürlich war es organisiert, aber keiner hat 50 Euro in die Hand gedrückt bekommen, um quer durch Deutschland zu fahren, um dann da verprassen die einfach unsere Rundfunkgebühren. Genau. Weiß ich auch nicht. Frag mich nicht. Das ist einfach dieser innere AfD-Dämlich, der bei dir rauskam. Kam einfach raus, ja. Aber da sieht man mal wieder, dass AfD auch noch Minderheit ist. Also, es waren 5.000, glaube ich. Ja, genau. So, und 25.000 Gegendemonstranten, soweit ich weiß. Natürlich ist es immer schwierig, so Menschenmassen zu schätzen. Die AfD selber sagt, sie hätten so 7.000 bis 8.000 Leute gehabt. Gut. Und die Veranstalter sagen, sie hätten 60.000 Leute gehabt von der Gegendemonstration, die auch an vielen verschiedenen Orten war. Also, es gab nicht nur diese eine Demo, sondern auch verschiedene andere Kundgebungen. Aber man kann nicht bestreiten, dass die Gegendemonstration irgendwie drei, fünfmal so groß ist. Ich finde es halt arm, wenn man wirklich Leute dahin hinbringen muss aus ganz Deutschland. Das ist, ja. Und Berlin sagt sich einfach so, nee. Vor allem gerade in Berlin, so die ja extrem linksliberal sind. So, wenn man so Berlin-Mitte, Friedrichshain so eigentlich sich ansieht, die sind doch bei solchen Demos immer direkt für zu haben. Ja, klar. Die sind da am Schissel. Am Stissel, Junge. Am Stissel. Ja. War es jetzt auch schon mit dem Thema oder? Ich weiß nicht. Was geht? Geht. Ich muss sagen, beim letzten Podcast war ich ein bisschen jetzt rückblickend, obwohl ich mir jetzt noch nicht mehr angehört habe, so ein bisschen enttäuscht von diesem ganzen Hin und Her. Ich fange manchmal so Sätze an und höre dann einfach apropos auf. Apropos Hin und Her, du hast ja eben erwähnt, Todesstrafe für Kinderschänder, ne? Apropos, ja. Was hältst du denn davon? Also, oder warum findest du das? Es ist ein typischer NPD-Wahlspruch, muss man dazu sagen, für alle Leute, die es nicht wissen. Das haben so, wenn ihr das mal irgendwie auf dem Auto seht, ja, Todesstrafe für Kinderschänder, dann am besten noch in so einer altdeutschen Schrift natürlich. Das hat nichts unbedingt mit einfach nur, okay, ja, die wollen einfach, sie achten einfach auf unsere Kinder, so, es sind halt einfach NPD-Schweine auch, ne? Genau. So. Aber trotzdem, Todesstrafe für Kinderschänder. Ich kenne einige. Ich habe auch einmal bei Facebook irgendwie eine Diskussion kurz gehabt mit einer alten Klassenkameradin. Die hat auch geschrieben irgendwie, ja, die soll man, weiß nicht, umbringen und whatever oder foltern oder sowas hat sie, glaube ich, sogar noch geschrieben. Und es ist halt einfach Quatsch, ne? So, Thorsten, für dich ist es auch Quatsch, oder? Meinst du jetzt, Kinderschänder sind Quatsch für dich? Also, dass es die nicht gibt? Ist es eine Verschwörung oder Todesstrafe? Die große Kinderschänder-Verschwörung. Ja. Hast du schon mal Also ich habe noch keinen. Ich kenne auch keinen. Ich kenne keinen. Nee, ich habe auch noch nie einen Kinderschänder gesehen. Ich hab auch noch, ja. Ja, gut, dann hätten wir das jetzt Wobei auch. Doch. Aber da will ich jetzt Onkel. Nicht, will ich jetzt nicht drüber reden. Ja. Aber tatsächlich wurde in der Grundschule, als ich in der Grundschule war, eine Klassenkameradin von mir, die wurde Ich dachte, jetzt kommt, eine Klassenkameradin wurde von mir vergewaltigt. Nee, aber tatsächlich ich habe noch keinen gesehen. Nein, aber tatsächlich wurde der Süßigkeiten angeboten und so, die sollte so ins Auto gelockt werden. Ja, das war so eine solche Geschichten habe ich auch schon gehört, als ich dann Grundschule war oder dann, glaube ich, später Realschule von Leuten bei mir aus dem Dorf. Also ich glaube, glaub ich, schon ein real thing, tatsächlich. Ich glaube auch schon wohl, dass es Kinderschänder gibt. Glaube ich schon. Wahrscheinlich. Ich meine, wenn es Leute gibt, die sich Knochen bestellen, um sich darauf einen runterzuholen, dann gibt es mit Sicherheit auch Leute, die Kinder schänden. Sorry, wenn ich jetzt wieder bei Louis C.K. bin, ne? Weil der letzte Podcast ging schon die ganze Zeit rum. Aber kennst du den Louis C.K.-Bit über Kinderschänder? Nee. Der hat ja irgendwie bei Saturday Night Live oder so gesagt, da geht er quasi auf die Bühne und sagt so, da geht es um Vergewaltigung, genau. Aber es ist ja was Ähnliches. Ich glaube, ich habe ihn gesehen, ja. Vergewaltigung. Es muss schon ziemlich gut sein, ja, sagt genau. Er quasi, weil das machen ja viele. Also so aus deren Point of View muss es schon richtig gut sein, weil die Strafe ist natürlich krass und so ein Risiko geht man ja nicht einfach so ein. So. Ja, das heißt, genau. Es muss schon ganz... Muss sich lohnen. Muss sich für die Leute, die das machen, muss es schon echt gut sein, wenn du so ein Risiko eingehst. Das muss schon, also für die muss das schon richtig geil sein. Ja. Ja. So, aber jetzt deine Meinung zu Todesstrafe für Kinderschänder. Todesstrafe generell nie. Warum? Wegen Menschenwürde oder was? Ich hätte jetzt auch gesagt, Grundartikel Nummer 1, die Würde eines Menschen ist unantastbar. Im Gegensatz zu seinem Penis, den kann man anfassen. Und liebe Kinder, wenn ihr jetzt zuhört, macht das auch mal ruhig, wenn der Onkel darum bittet. Ey, ich hab die Würde von dem Kind nicht berührt, nur den... Penetriert. Man. Eieieiei. Das ist schon wieder rausschneid. Nee, das ist, finde ich, nicht so schlimm, wie das, was wir letztes Mal. Ich habe damit nichts zu tun. Ich distanziere mich von Thorstens Aussagen so ein bisschen. Ich distanziere mich von Jona. Okay. Ich nähere mich Thorsten. Ah, ich habe gerade einfach meinen Stuhl weggeschoben. Wow. Slapstick. Siehst du das? Ja. Ich weiß. Wie gesagt, also das ist also mein komödialische, meine Fähigkeiten, wenn es um Comedy geht. Ja, also nein, also Todesstrafe, egal was der Mensch gemacht hat und wie schlimm das ist und was auch immer passiert ist, keine Todesstrafe, nie. Einfach aus dem Prinzip, wer ist dann, also müsste man dann auch denjenigen töten, also würde dann nicht derjenige auch eine Todesstrafe kriegen, wenn der. Wow, du hast recht. Der den tötet und der den tötet, der kriegt auch eine Todesstrafe und. Ja, aber ich glaube, so kann man das nicht sehen, weil die Exekutive ist ja auf einem demokratischen Diskurs basierend. Auf den Staat, also beziehungsweise auf die Exekutive verteilt worden. Also es ist natürlich demokratisch legitimiert. Aber was man, ja okay, ja du so kannst aber jetzt mal so, jetzt wirklich realfaktisisch gesehen, die Realfaktisch gesehen, was? Hört sich jetzt, ich wollte eigentlich sagen, in der Realität ist das aber so, oder wenn man sich mal die Fakten anguckt und daraus ist dieses eine Wort geworden und ich dachte, du überhörst das und ich kann direkt schnell weiterreden. Das ist ohne, Bullshit. Also, realfaktisch gesehen, ja. Wollte ich sagen, rhetorische Frage, genau. Realfaktisch gesehen ist es aber halt auch dann wirklich so, selbst wenn es die Todesstrafe gibt und die ist einfach sinnlos. Studien zeigen, dass die Todesstrafe nicht mal abschreckend ist. Also selbst in Ländern, wo es die Todesstrafe gibt, wird ja trotzdem weiter gegen das Gesetz verstoßen. Und ich möchte halt nicht der Richter sein oder beziehungsweise nicht dieses Vertrauen in die Justiz geben und dann quasi einen unschuldigen Mann, der verurteilt wird, töten zu lassen. Also es ist nochmal so richtig krass, ne? Also es ist natürlich auch eine traurige Situation, wenn Leute unschuldig sind und irgendwie 30 Jahre im Knast waren. Genau. Ist jetzt nicht so viel besser, ne? Nein, natürlich also nicht, ist aber, immer noch scheiße, aber du aber lebst. Du lebst noch, ja. Und du kannst also quasi selbst, what, wenn es what ist, a life. What a life, ja, aber du was kommst ein halt, Leben, Leute. Du kommst halt, aber du kommst halt raus, du kannst noch weitermachen und für 5 Jahre vielleicht noch so, dann stirbst du auch langsam an Altersschwäche, ne? Ja, so ist es dann halt leider. Aber trotzdem ist es ja einfach so, dass es ja halt auch, Menschen machen halt Fehler und Richter sind halt nun einfach mal Menschen. Egal wie viele Fakten die um den Dings umkriegen, kann Tod es immer noch sein. Tod ist was Absolutes, ne? Das ist ja halt so was Krasses. Genau, das ist, also danach ist halt, da geht nicht mehr so, ja okay, dann haben wir halt falsch gelegen. So, nee, der Mann, der wurde getötet, zu Unrecht. Ne? So, und das würde ich, alleine deswegen will ich schon nicht haben. Ja, und natürlich vor allem, Menschen, also Menschen würde es unantastbar. Und John Oliver, der hat in seinem Last Week Tonight, in seiner Sendung, eigentlich, ich glaube, das war die erste oder zweite Sendung oder so, hat er direkt über die Todesstrafe auch gesprochen. Er macht immer so 15 bis 20 Minuten, sag ich mal, komödienartige Reportagen, die eigentlich immer so auf den Punkt gebracht, eigentlich so das rüberbringen, was er so sagen will oder beziehungsweise ein Thema befassen. Ist so investigativ. Ja, schon, aber er bringt es ja trotzdem sehr, also comedy-mäßig rüber. Ja, klar. So. Und davon lebt es ja auch. Und der hat halt in seiner ersten oder zweiten Sendung direkt halt über die Todesstrafe dann halt gesprochen. Und jeder, der sich eigentlich diese 20 Minuten anguckt, der darf eigentlich nie wieder etwas, also der vorher ein Befürworter war, der kriegt eigentlich alles an den Kopf geschmissen, was schlecht an der Todesstrafe ist. Und da gehört halt auf jeden Fall, also in Deutschland dann natürlich die Würde des Menschen ist unantastbar. Das Gesetz gibt es in der Form so in den USA nicht. Aber halt die Fehler, die begangen werden können, dadurch, dass man jemanden, einen Unschuldigen tötet, dass es nicht abschreckend ist, was einige auch sagen. Ja, wir haben die Todesstrafe, deswegen kommen jetzt weniger, also Crimes, die dann passieren. Das gibt es nicht. Und vor allem, es ist auch fucking teuer. Ein durchschnittliches oder innerhalb der letzten 20 oder 25 Jahre wurden in Kalifornien irgendwie 13 oder 14 Leute getötet. Ja, die ganzen Stromkosten, ne? Nee, was teuer ist, sind die ganzen Gerichtsverfahren, die drumherum sind. Die Todesstrafe ist teurer als eine lebenslange Haftstrafe. Eine lebenslange Haftstrafe kostet den Staat ungefähr so um die 100.000, 110.000 Dollar. Und so kriegen und, wir, ja. Und die Todesstrafe, also eine Todesstrafe hat dem Bundesstaat Kalifornien, wenn ich das richtig im Kopf habe, 8 Millionen gekostet. Und deswegen sind alle neoliberalen Menschen gegen die Todesstrafe. Genau, alle, durchgehend, vor allem in den USA. Na gut. Aber das Prinzip ja auch von Gefängnis ist ja eigentlich auch zu resozialisieren. Ja. Und das funktioniert mit der Todesstrafe nicht so gut. Nee, nicht ganz so geil. Vor allem, wenn du halt siehst, die Todesstrafe, dann sitzt du halt auch wirklich nochmal 20, 30 Jahre einfach im Knast und wartest darauf, dass du, also du sitzt in der Todeszelle quasi oder im Todestrakt und du wartest halt so 10, 15, 20 Jahre darauf mit den ganzen Berufungsverfahren, die halt, wo du halt auch noch das Recht zu hast, dich durchzuklagen und hochzuklagen, darauf, dass du dann eigentlich getötet wirst. So, und dann bist du trotzdem 20, 30 Jahre im Knast. Eigentlich, streng genommen. Schon ganz schöner Downer gerade, ne? Das ist schon ein richtiger Downer. Am Anfang haben wir noch so gesagt, ja, ey, Leute, lehnt euch zurück, öffnet euch eine Coke, holt euch ein paar Popcorn ran, so, ne? Grillen. Macht's euch gemütlich. Und jetzt stelle ich mir einfach vor, wie so ein Typ gerade auf dem Bett liegt, so mit einer Tüte Popcorn und einer Coke und hört einfach so die ganze Zeit, Todesstrafe, ja, ist halt scheiße so und Leute werden umgebracht und oh, Kinderschänder. Und ja, so. Aber zum Glück hier in Deutschland und ja nicht. Komplett überfordert. In Deutschland nicht. Und auch selbst und für so Kinderschänder. Zuschauer. Darf es keine Todesstrafe geben. Das darf keine Todesstrafe für niemanden geben, egal wie schlimm diese Person war. Ausnahmslos. Du kannst keine Beispiele finden, wo die Todesstrafe in diesem Sinne gerechtfertigt ist. Gibt es einfach nicht. Du setzt dich über den Menschen. Nee, ist so. Außer, also eventuell könnte man vielleicht noch sagen, Mario Barth. Okay. Was ist mit, da gibt es ja das 9/11 Dilemma, wo man sagt, okay, ein Flugzeug fliegt, ja, okay, das ist keine Strafe. Also es gibt ja das Flugzeug jetzt bei 9/11, Flugzeug fliegt in den Turm und der Staat, die Regierung ist dann in dem Dilemma, darf ich das Flugzeug abschießen ja. und damit die eigene Bevölkerung töten oder nicht? Weil die Folgen sind ja absehbar und wahrscheinlich, wenn die für Leute. Das größere Ganze. Ja, quasi. Genau. Das ist quasi Verantwortungsethik gegenübergestellt von Pflichtenethik. Mhm. So. Aber das hat ja eigentlich nichts mit Strafe zu tun. Also, das ist nochmal ein anderes Thema. Nee, das ist ja mehr so die Ansicht, wie das quasi. Ja, genau. Das ist ja nicht, ich bestrafe ja nicht die Leute im Flugzeug. Wobei, vielleicht die Terroristen. Das können wir natürlich sagen. Ja, man bestraft ja auch nicht die Sterben ja so oder so. Das gibt ja keine Strafe. Aber wenn jetzt das ja nur die, dass sie ihr Ziel nicht erreichen. Das ist eher Notwehr, das ist keine Strafe. Das ist dann Notwehr quasi. Wenn jetzt nicht jemand mit einer Waffe bedroht, sondern ich sehe das und ich bringe den dann um, dann ist es Notwehr und ich habe ihn nicht umgebracht aus einer Strafe heraus und sage, okay, Todesstrafe für ihn, er hat dich mit der Waffe bedroht. Ja. So ist es ja nicht. Das ist ja dann Notwehr in dem Sinne. Ja, deswegen bin ich eigentlich ganz froh, dass wir schon seit längerem die Todesstrafe nicht mehr haben. Ich weiß gar nicht, vielleicht irgendwie so nach den Nürnberger Prozessen, sowas in der Richtung, dass es dann abgeschafft wurde. Nürnberger Prozessen, da jetzt, boah, da bin ich ein bisschen raus. Nürnberger Prozesse, das waren quasi die Verhandlungen gegen das noch übrig gebliebene Nazi-Regime. Also quasi die alte Nazi-Elite von Hitler. Ich würde das gerne einordnen. Was für eine Jahreszahl kannst du Prozesse mir da geben? Bis zu den 50ern, also nach Kriegsende bis zu den 50ern. Da ging es dann wenn ich richtig liege. Also, okay. Da ging es dann um die sogenannten Nürnberger Prozesse, wo die ganzen. Weimarer Republik? Das ist schon ein bisschen eher. Das ist quasi früher. 1918 bis eigentlich streng genommen 1933, bis dann Hitler die Macht übernahm. Warum kennst du dich da so aus? Ja. Bist du ein Geschichtsfreak, ein kleiner oder? Ich habe einfach ein gutes Allgemeinwissen. Echt? Hast du wirklich? Nee, ich sage schon, dass Nenne mal dein Lieblingselement auf dem Periodensystem. So dein absolutes, wo du sagst so, wow, also wenn ich mal Gold. Eins aus. Oh, okay, ja. Nee, also Chemie nicht. Meinst du Glitter? Glitter, oh, das ist sehr gut. Nee, ich glaube schon. Also es ist schon wieder, es wird immer jedes Jahr weniger Glitter, ist so. Ja, zum Glück. Außer in Puffs. Glück? Puffs und Table Dance Bars, da gibt's noch viel. Da ist noch die Glitter-Ratio, ist da noch weit oben. Ja, immer schön zwischen den Titten, dann. Geil. Dann hast du selber gleich Glitter in der Fresse. Nice. Ja. Warst du schon mal in so einem Stripclub? Klar. Echt? Natürlich. Ich noch nie. Also in Münster gibt es das Atlantis. Das ist quasi direkt neben dem Bahnhof. Und ich war da vielleicht 2-3 Mal bisher. Immer mit Freunden. Das war dann quasi morgens um 5 oder 6 Uhr. Aber wie alt warst du? Ja, über 18. Hattest du da schon deine Freundin? Weil man musste trotzdem. Habe ich auch, ja. Freundin. Damals hatte ich eine Freundin, ja, und die wusste das auch. Bist du in den Stripclub gegangen? Ja. Obwohl du eine Freundin hast? Ja. Das ist moralisch nicht unverantwortlich? Anscheinend ja nicht, also. Anscheinend ja nicht. Nö, sie wusste es ja auch. Ja, jetzt im Nachhinein? Echt? Aber war sie cool damit, oder? Ja. Weil es lustig, also ich habe. Wenn es lustig war. Nein, ich muss ja erstmal die Geschichte erzählen, dann kriegst man es vielleicht hin. Also es war dann 5 oder 6 Uhr oder sowas morgens und dann sind wir halt alle noch ins Atlantis gegangen, weil wegen besoffen und Titten. Das war so ungefähr so dieses Neandertaler-Gehabe, so zu dem Zeitpunkt. Und dann waren wir dann da drin und ich war jetzt nicht so scharf darauf, dann in den Stripclub generell so zu gehen, weil Titten habe ich halt zu Hause. Die muss ich jetzt nicht, also bei Mama, die muss ich jetzt nicht unbedingt auch noch bei jemand anderem dann sehen. Ja. Und dann saß mir halt dann da und das war quasi halt, wie man sich so vorstellt, so sehr verrucht, dunkel, rot-grünes, gedämmtes Licht und dann läuft halt Musik und dann ist da quasi ein riesig großes U um die Tanzfläche drumherum und dann sitzen halt die Männer da und gucken die Scheißfrau an. So, und dann hat jede Frau, die hat immer so einen Song quasi, wo sie dann da tanzt und sich auszieht und dann geht sie. Wenn der Song vorbei ist, dann geht's halt runter, die nächste kommt und währenddessen dann die nächste tanzt, geht dann die vorherige Tänzerin dann rum zu jedem Einzelnen und dann kann man der dann quasi noch Geld zugeben, dann macht die 2-3 Moves und geht zum nächsten weiter. So. Und ich saß dann da und hatte dann, als ich das erste Mal dann im Stripclub war, dachte ich dann so, boah, das ist mit Sicherheit irgendwie voll cool, so dieses junge, männliche, so, oh, geil, Titten, Mädchen. Und dann bist du halt da im Stripclub drin und das Einzige, was ich gefühlt habe, war eigentlich nur Mitleid. Mitleid mit den Männern, die da drin saßen, aber vor allem halt auch mit den Frauen, die halt wirklich, ja. Aber manchen macht das doch Spaß, also die haben doch Freude daran, Thorsten, oder nicht? Wenn man Freude daran hat, dann kann man es gerne machen. Aber warum hast du da aber Mitleid ich hatte einfach, mit denen? Ja, weil das einfach so eine ganz traurige Szenerie war, so ohne, es war keine Liebe darin. So. Das ist immer problematisch. Es war keine Liebe, kein gar nichts. Es war einfach nur, dass sie quasi. Das ist auch so ein Ding. Sie hat halt ihren Job gemacht. Muss man auch wissen, Thorsten ist einfach so ein Liebedetektor. Also der kommt in den Raum und der spürt direkt, ist hier Liebe drin oder nicht? Das weiß Thorsten direkt. So, er geht rein und dann weiß er direkt, hier ist keine Liebe. So, hier fühle ich mich nicht wohl und geht dann wieder raus. Ja, und wenn ich Liebe fühle, dann kriege ich eine Erektion. Fühlst du jetzt gerade Liebe? Nee, oder jetzt mal ganz. Nee, nein. Jetzt mal ganz ehrlich, fühlst du ein bisschen Liebe gerade? Ich würde schon ja sagen. Ein bisschen. Ein wenig, also Sympathie. Ich würde nicht Liebe sagen, eher so Sympathie. Ja, aber also, ja, Liebe ist ein großes Wort, ne? Aber man kann ja auch Liebe dann quasi kleinstückeln und sagen, ja, ich fühle vielleicht so 10% Liebe ist für mich einfach so ein bisschen Wohlfühlen, ne? Genau. So. Ja, das wäre jetzt vielleicht so 15% so. Wohlfühlen bis Sympathie. 15%. ich hab fast Sympathien für dich, Thorsten. Ja. Fast. Ja, so, ja, okay. Das ist ungefähr so das, wo ich mich gerade finde. Nee. Und wie war es im Stripclub? Wie war da der Liebefaktor? Die war Minusbereich. Das war, die Liebe war ungefähr so auf einer Skala von 1 bis 10, wo 1 schlecht und 10 super ist, war das ungefähr Josef Fritzl. Das war ungefähr so die Liebe, die da ist kam. Ist schwer einzuordnen, ehrlich gesagt. Ich will ihn jetzt irgendwie. Schlecht. Gute Sitz. Also schlecht. Okay. Also sehr schlecht. Keine Ahnung, ich habe halt nicht dran gedacht, also ich habe halt nicht drauf geachtet, wie die Frauen halt tanzen oder so aussehen, sondern eher so die Szenerie beobachtet, wie dann halt wirklich alle einfach, Männer einfach nur so wie so Affen und Neandertaler die angucken und wie die Frau ohne Liebe einfach so ihre Sache macht und dann quasi da rumgeht und dann eben noch mal einmal ein Kompliment und dann abhaut und dann war es das für die. Dann hat sie eine halbe Stunde Pause und dann geht sie wieder weiter. Sie geht rum und gibt jeden Kompliment. Gut, siehst du aus, ciao. Nein, also wie gesagt, wenn der Tanz dann vorbei ist von ihr, dann geht die dann quasi einmal in diesem großen U drumherum. Das sind quasi so zwei U-Ringe. Der erste U-Ring ist quasi direkt an der Bühne und der zweite sind dann mehr so Sitze und Couchen, die dann so im Hintergrund weiter sind. Und die geht dann quasi rum und jeder kann sich quasi so ein Fake-Geld holen, das heißt dann Atlantis-Dollar. Und das kannst du dann quasi den Strippern so zustecken und dann tanzen die so zwei, drei Sekunden für dich und dann gehen sie zum nächsten weiter und gucken, dass du da noch so ein paar Atlantis-Dollar von denen dann abkriegen können. Was du zum Beispiel machen kannst, ist jetzt wegen Glitter und eine Fresse, du kannst dir die Atlantis-Dollar einfach dann zwischen die Zähne klemmen und dann kommt die junge Dame vorbei und quetscht die mit ihren Brüsten dann aus deinem Mund heraus und dann hast du Glitter in der Fresse. Aber warum geben die den Leuten ein Kompliment? Mit Kompliment meine ich, dass sie halt für die tanzt. Ah, okay. Alles klar. Das ist aber, okay, das stelle ich mir, also das habe ich mir vorgestellt, dass das in Strip Club passiert, dass die Frau einfach rumgeht. Ja gut, sieht es heute aus. Oh, schönes Haar. Das war ein Friseur? Ich war tatsächlich beim Friseur, ja, siehst du? Ja, voll. Ich wollte eigentlich nur das, also von der Stripperin halt sagen. 20%. Wir sind mittlerweile bei 20%. Ja, 20%, ja. Es wird schon ein bisschen wärmer. Wir zwinkern uns jetzt zu. Ja. Thorsten. Leichter Körperkontakt. Nee, ja, aber das aber ist dann halt so eigentlich jede Erfahrung im Stripclub gewesen. Und das Geilste war eigentlich im Stripclub, also jetzt nicht, jetzt Göll. Da waren wir in Köln, hatten wir einen Wochenendausflug gemacht. Und dann hatte Max, der nackte Balkongänger. Ah, ja. Der hat die Reise, das Wochenende in Köln mitorganisiert. Und dann hatten wir First Row Plätze im Pascha, dem größten Bordell Europas. Und die haben halt unten auch einen Stripclub. Und da gab es ein Angebot: 35 Euro frei Latten den ganzen Abend im Stripclub. Frei was? Frei Latten. Frei Latten? Saufen. Trinken. Ah, okay. Habe ich noch nie gehört, den Begriff frei Latten. Ja, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall für 35 Euro frei saufen. Und dann, dann saßen wir da quasi, keine Ahnung, 3 oder 4 Stunden waren wir dann da drin. Aber waren das für alle oder pro Person? Pro Person. Ist aber dann auch viel Geld schon. Ja, aber du hast halt auch die ganze Zeit irgendwelche Nutten, die vor dir rumtanzen. Na gut. Das ist halt mehr so das Ambiente, glaube ich, mit dem du dann zahlst. Okay. Oder für das du zahlst. Aber du kannst halt frei landen, haben sie dir halt immer solche riesigen Cocktail Gläser, diese 0,5 Dinger einfach reingedrückt, wo dann einfach Wodka Energy dann drin gemischt ist und dann geht gar nichts mehr. Und wegen Moral und so weiter und so fort, einer von uns ist draußen geblieben. Ja. Hatte der ein schlechtes Gewissen? Der hat ein schlechtes. Nee, ich gehe das nicht. Ich kann das nicht. Hat der eine Freundin gehabt? Ja. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich Bock hätte, in so einen Stripclub zu gehen. Es ist nichts Geiles, aber wenn man halt. Also auch vor allem, wenn man eine Freundin hat irgendwie. Und es ist halt einfach lustig, musst du auch sagen. Du bist halt mit deinen Freunden da und dann kannst du ein bisschen reden, aber du musst halt nicht unbedingt deswegen ins Stripclub gehen. Es war noch nie so, dass ich willentlich dachte, oh geil. jetzt, also in so einem Stripclub, das ist eigentlich ganz, ganz ja, genau, cool. Das ist ja quasi das, was da eigentlich im Normalfall hintersteckt. Ja. So. Deswegen geht man ja eigentlich in einen Stripclub, weil man denkt, oh geil, so. Und dann einfach nur aufgrund dieser Eigentlichkeit würde ich dann da schon irgendwie nicht hingehen wollen, so. Weil da andere Leute denken, oder vielleicht auch meine Freundin denkt, ja, ich hätte da jetzt Bock irgendwie, mir irgendwelche Ollen anzugucken oder sowas. Ja, wobei, eigentlich mache ich genau das auch jeden Tag online. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht. Die moralische Grenze ist schwierig zu ziehen. Vielleicht ist es schwieriger, weil es dann quasi in Person passiert. Ja, ja. Und nicht quasi es hat noch was anonym im Internet. Ja, es hat noch was Intimeres, ne? Und öffentlich. Es ist ja auch, also du zeigst ja öffentlich, dass du da reingehst. Ja, ja. Ich weiß. Also einfach nur, also sexuelles Interesse an anderen Menschen ist ja normal. So. Für manche, für viele. Einige, die ficken gerne Enten. Ja, ach, ich weiß nicht, aber ich würde da auf jeden Fall nicht in so einen Stripclub, hätte ich nicht so Bock drauf. Ja, muss ja auch nicht jeder, aber wie gesagt, das sind halt so. Aber du gehst da ja regelmäßig hin, ne? Regelmäßig, also eigentlich so in der Woche, ja, einmal die Woche. Ungefähr. Ja, nice, fett. Nice. Ich habe auch noch hier ein Ding, kennst du das manchmal, noch eine kleine Sex-Story jetzt, ne? Wie sind wir eigentlich jetzt mal, ich habe ein bisschen vergessen, wie sind wir von Todesstrafe auf Stripclub gekommen? Das war ein sehr smoother Übergang. Bestimmt wieder Nekrophilie als Brücke. Mit Sicherheit, ja. Mit Sicherheit. Sex ist ein Ding, kennst du. Hast du schon mal gehabt? Einmal und ich war nackt. Was? Okay. Ich frage mich nach, kein Bock gerade. Ich will jetzt erstmal meine Story raus und fick dich hin. Also, kennst du das, wenn du irgendwie, also, das haben ja wahrscheinlich viele Leute, dass man beim Sex so sich nicht so gehen lassen kann und dann so die Gedanken vielleicht beim Alltag sind oder irgendwie sowas, ne? Dass man sich so nicht auf Sex konzentrieren kann, also sondern dann denkt man irgendwie an die Uni und so und das ist alles ein bisschen blöd. Und ich hatte das einmal, da hat meine Freundin hat mir einen Handjob gegeben. Alter, Und warte, stopp, weil ich mir, bevor es jetzt weitergeht. Du kritisierst mich hier, ob ich das vielleicht moralisch nicht schlecht finde, ins Stripclub zu gehen und jetzt machst du hier dein Sexleben öffentlich. Das ist mir egal. Also, Freund, natürlich habe ich Sex mit meiner Freundin. Hallo, was ist denn daran jetzt so schlimm? Oder Handjobs. Ja, ein Handjob gehört dazu. Zu jeder guten Beziehung gehört ein Handjob dazu. Okay, ich fange die Story gleich nochmal an, ja, aber jetzt sagen wir erstmal was zum. Also Sex gehört natürlich, Handjob, ist ja gut, alles ist dabei. Blowjob? Auch. Finde ich gehört zum. Titjob? Muss nicht unbedingt. Jobjob? Ja. Oh. Auf jeden Fall, so, also man, öfters hat man ja so Gedanken so, die dann irgendwie eigentlich gar nichts damit zu tun haben, mit dem so Alltagsgedanken so. Meine Freundin gibt mir einen Handjob und ich, also gibt mir so einen Handjob und ich denke mir so, auch Hitler. What? Auch Adolf Hitler hat bestimmt einen Handjob schon mal bekommen. Stell dir mal vor, Adolf Hitler beim Masturbieren. Also dieser dreckigen. Also es wäre traurig, wenn er keinen bekommen hätte, oder? Also bei ihm würde ich nicht traurig sein, wenn er keinen bekommen hätte. Aber es würde so einiges erklären, wenn er keinen bekommen hätte. Ja, die Eva Braun. Eva, komm noch mal zu mir ins Zimmer. Eva, schon wieder und dann nicht. Dann mache ich den nackten Mann. Ich würde mal gerne eine Handarbeit von dir bekommen. Eine gute deutsche Handarbeit. Okay. Ja, Hitler bei Hitlers Gesicht, wenn er kommt. Das war meine Sex-Upturner-Story. Noch eine. Ich hol jetzt einfach meine Bits raus. Aber der war gut, der ist gut mit Hitler. Dieser Plot-Twist, der ist halt. Ja, ich arbeite ihn noch aus. Nee, der ist super, wirklich. Okay. Ich ist auch hier im Podcast ein bisschen schwer zu deliveren, weil ich natürlich die ganze Zeit einen Spasti gegenüber sitzen habe, der mir die ganze Zeit dazwischen redet, wenn ich hier versuche, ein Comedy-Bit irgendwie zu schreiben und zu machen und mir irgendwie, ich sitze zu Hause mehrere Stunden, schreibe mir den Arsch ab, damit ich hier irgendwie gutes Material bringen kann. Ist gut jetzt! Oh Gott, das war zu laut. Okay, das müssen wir leiser pegeln später. Deswegen habe ich die ganze Zeit Lebensmikrofon. Mach den Scheiß doch alleine. Weißt du, kennst du, also hat dir deine Mutter mal gesagt, dass du irgendwie eine besondere Begabung oder sowas hast? Oh nee, den Moment hatte ich leider noch nie. Ich glaube, ist das jetzt schon der nächste Bit? Man weiß es nicht. Ah, okay. Meine Eltern. Dann, weißt du was, dann höre ich jetzt einfach nur zu. Ich lasse den Maestro mal machen. Meine Eltern haben mir früher öfters, also es ist auch True Story, ne? Jetzt muss jetzt nicht so Comedy-Bit oder sowas, das ist ja auch eigentlich Quatsch. Das ist einfach nur eine Story. Meine Eltern haben mir früher immer tatsächlich gesagt, dass ich irgendwie eine besondere Begabung hätte oder irgendwie sowas. Und haben mir nie gesagt, irgendwie, was sie meinen. Und als ich 12 Jahre alt war, habe ich es, glaube ich, zum ersten Mal herausgefunden, weil da ist mir zum ersten Mal aufgefallen, ich kann aus meinen Hoden eine Vagina formen. Also, ich kann es auch immer noch. Also, ich kann aus meinen Hoden eine Vagina formen. Also und nur die Hoden oder auch der Schaft? Ja, so zusammen, also so quasi drunter, rüber, das alles so zusammen. Nee, das Ding ist... Ich kann das auch noch, wenn du den quasi so nach hinten ziehst. Ja. So. Also wenn du den ich meine quasi so drüber. Ah, aber drüber. Ja, das habe ich noch nie gemacht. Ich würde sagen, es ist eine besondere Begabung, aber so im Alltag ist es nicht sonderlich. Der ist auch gut. Nützlich. Der ist gut, wirklich. Muss ein bisschen ausfertigen, das ist gut. Okay. Sehr gut. Vor allem vielleicht kannst du gut von Hitler da irgendwie. Ich weiß nicht, ob man dann von Hitler da drüber. Von Hitler kommt man überall hin. Von Hitler kommt man überall hin, ja. So wie Hitler von nur nicht nach Russland. Sehr gut. Ich wollte auch gerade ansetzen im Zweiten Weltkrieg, so wie Hitler von Deutschland überall hinkam. Genau. Wollte ich sagen, aber nur nicht nach Russland ist natürlich auch gut. Ja. Kam er nicht nach Russland? Ich weiß gar nicht. Der ist bis nach Russland gekommen, bis aber nach Polen dann dachte der Stalingrad reicht mir wieder zurück. Hat Hitler Polen eingenommen? Nein. Polen hat sich freiwillig angeschlossen, der deutschen Großmacht. Da gab es doch auch irgendwas mit so einem Radio-Fake oder irgendwie sowas. Ja, genau. Ne? Also 1939, am 1. September 1939, wo dann quasi der erste, zweite Weltkrieg ausgebrochen ist, Entschuldigung, war es dann quasi so, dass deutsche Wehrmachtssoldaten quasi gesagt haben, dass polnische Soldaten eine Radiostation in der Nähe der Grenze quasi überfallen haben. Und das haben sie dann als Anlass genommen, innerhalb von 6 Wochen Polen zu erobern. Ja, genau. Das ist krass so. Das ist krass einfach. Aber es gibt es auch immer noch so Fake, einfach dass einfach so Fake News quasi erstellt werden, dass deswegen dann politische Agenten durchgesetzt werden. Ich glaube, es gab es auch irgendwie in Großbritannien, dass sie irgendwelche Drohnenbilder gefaked haben, auch gar nicht so lange her. Oder auch hier Brutkastenlüge von Amerika. Aber stopp, ganz aktuell ist ja wohl der ukrainische Journalist, der quasi getötet wurde. Kannst du das vielleicht auch nochmal erklären? Weil das habe ich nicht so ganz mitbekommen. Ja, Thorsten, erklär mal. Also in der Ukraine, ich nenne ihn jetzt einfach mal Pavel. Ich weiß nicht. Wie? Pavel. Pavel? Pavel, der Journalist. Pavel. Pavel. Pavel. Pavel. Pavel? Auf jeden Fall der Journalist. Ist ein ukrainischer Journalist und der ist, sag ich mal, Kreml-Kritiker. Also, was ist daran lustig? Kreml-Kritiker. Ja. Ich mag Alliteration. Ja, aber der. Mach ruhig weiter. Kreml, weißt du, die Kreml, ja. Russland, Putin ich und weiß. So. Der ist. Ich mag nur die Alliteration. Ach so, ja, aber man sagt es halt. Er ist Russland-Kritiker. Er ist. Ist weniger lustig. Ja, dann Kreml-Kritiker. Okay. Ich glaube, dich kann man einfach auch zum Lachen bringen, oder? Ich habe einen weirden Humor. Ja, ist in Ordnung. Auf jeden Fall, der wurde dann quasi, wurde vor 3-4 Tagen, wurde es gemeldet, getötet von einem Auftragskiller. Und dann wurde quasi in sämtlichen Medien dann so ein bisschen rumspekuliert und gesagt, ja gut, er ist halt Kreml-Kritiker. Kann ja sein, dass Russland so ein derbes Ding dreht, wie sie es ja auch schon bei dem Typen in Britannien gemacht haben. Mit dem Ex-Spion, dass er dann quasi eigentlich getötet werden sollte. So, um so ein Zeichen zu setzen. Von Russland. Genau, von Russland. Russland, das ist ja Ukrainer. Ukraine und Russland, die sind jetzt im Moment sowieso nicht so die besten Friends, wegen der Annexion der Krim. Und ja, kompliziertes Thema auch, ja. Und deswegen haben dann viele Medien dann, sag ich mal, spekuliert, dass es dann eventuell auch einen Hintergrund haben könnte, der von Russland quasi, oder dass der Attentäter quasi von Russland beauftragt wurde. Oder aus Kreisen der Regierung von Russland. Und dann gab es jetzt gestern oder vorgestern dann eine Pressekonferenz und auf einmal kommt dann Pavel da rein an die Pressekonferenz. Und dann sagen dann quasi die... What? Wow, Pavel! Pavel erlebt was wieder. Was machst du denn? Ja, Pavel, ich dachte, du bist tot? Und zwar ging es darum, dass es quasi Morddrohungen gab gegen diesen Journalisten, gegen Pavel. Und dass quasi die Polizei diese, also dass es auch konkrete Morddrohungen gab, also der sollte wirklich getötet werden, die Gefahr bestand. Und dann haben die den quasi fake getötet mit dem Auftragskiller, der auch beauftragt wurde, um dadurch quasi die Hintermänner die Bedroher oder die Hintermänner hinter diesem geplanten Attentat zu kriegen. Das ist aber clever. Ja. Also das ist doch gut. Hm, das ist doch cool. Ziemlich smart. Das ist nicht schlecht. Ja. Bin ich dabei. Also, ich weiß, ich kenne jetzt die Hintergründe nicht, so nicht, dass ich mich jetzt hier in irgendeiner politischen Seite schlage, auf die ich mich vielleicht gar nicht schlagen möchte. Ja, das sind, also ich hoffe, dass ich jetzt nicht so sehr die Meinung rein, von meiner Meinung, meine Meinung reingebracht habe, das sind so ungefähr die Fakten. Meine rein meinen Meinung? Ja, Realfakten. Die Realfakten. Just facts. Just facts. It's all about the facts. Ja, nicht schlecht. Ja, ist eine krasse Aktion. Ja. Willst du sonst noch irgendwas aus der Weltgeschichte vielleicht wissen? Was dich schon immer mal interessiert hat. Wir könnten, also wir haben ja noch viel Zeit, ne? Ja, klar. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Warte, ich würde gerne noch einmal mit dir über Sex vor der Ehe reden. Ah, gerne. Weil das war letztens, ich habe das bei Louis, gucke ich ja gerade die Serie von Louis C.K. Und da war so eine Protagonistin, die halt so ganz gläubig war und so. Und dann halt hat die davon erzählt, ja, Sex vor der Ehe ist was ganz Tolles und so, weil da bauen sich ja Spannungen auf und sowas. Stopp, Sex vor der Ehe ist nicht. Ich meine, also. Die hat die christliche Seite vertreten. Nicht Sex vor der Ehe. Die hat also die christliche Seite vertreten. Ja, genau. Also kein Sex vor der Ehe. Kein Sex vor der Ehe. Kein, das K, ganz wichtig. Ja, genau, sorry, das habe ich vergessen. Oh, passiert manchmal. Einzelne Buchstaben können schon mal wegfallen. Mhm. Kein Sex vor der Ehe ist ja was ganz Tolles, weil dann baut sich ja auch bei der Person so eine ganz tolle Spannung auf und das ist ja natürlich viel emotionaler und viel emotionaleres Verhältnis, was man dann aufbaut und diese Spannung, die dann zwischen einem ist. Und es klang einfach, als wäre, das habe ich mir dann gedacht, als wäre kein Sex vor der Ehe zu haben, einfach ein extrem langes Vorspiel. Ja, da, also das Vorspiel ist schon nicht so geil. Ist es nicht so geil, aber irgendwie kam das so rüber. Also ist das für viele Leute vielleicht einfach nur so ein Sexding dann doch? Quasi haben sie dann, eigentlich haben sie dann doch Sex vor der Ehe. Nee, das glaube ich nicht, weil die sagen halt wirklich kein Sex vor der Ehe. Naja, aber auch wenn du es dann halt als Vorspiel siehst. Ja, so Berührung und sowas, ist ja, das gehört auch zum Sex. Wo fängt für dich Sex an? Penis in Vagina. Echt? Das ist Geschlechtsverkehr für mich. Für mich fängt der Sex schon am Morgen an, wollte ich gerade sagen. Für mich fängt der Sex an, wenn man den ersten Kaffee gemeinsam trinkt. Das ist ja mehr so dieses romantische Hinleiten. Aber auch das ist doch schon sexuelle Lust und sexuelle Energie, die im Genau, Raum aber ist. Es ist kein Geschlechtsverkehr. Also für mich, also jetzt, wenn du jetzt Geschlechtsverkehr nimmst, Geschlechtsverkehr ist ja eigentlich. Geschlechtsverkehr ist Penetration, klar. Mhm. Oh, das war ein schönes Geräusch, oder? Ja, mach nochmal. Und jetzt anal. Fickst du Gummienten oder was machst du in deiner Freizeit? Öfters. Also so kommt es mir vor, wie die Freundin da unten liegt und nichts macht. Die faule Socke. Die faule Socke. ja. Nee, also keine Ahnung, also Sex vor der Ehe, also jeder soll es so machen, wie er will, aber ich hätte eigentlich viel mehr Angst davor, wenn ich quasi 3 oder 4 Jahre mit der Person zusammen bin und da hat man ja auch schon, sag ich mal, so eine tiefere, seelischere Ebene und Beziehung auch zu dieser Person aufgebaut. Und dann wäre es für mich halt eine ziemliche Enttäuschung, wenn das einfach voll die Nudel im Bett ist. Das stimmt, das wäre auch krass. Du freust dich 4 Jahre als Mann auf Sex und dann hast du geheiratet und denkst du so, alles klar, ab nach Hause, ist gut jetzt. Ausziehen und dann. Und dann hat sie keinen Bock zu blowen oder sowas. Dann Also stell dir vor, also du bist irgendwie 10 Jahre mit einer, okay, 10 ist dann vielleicht ein bisschen übertrieben, sagen wir mal 5 Jahre oder so zusammen und ihr heiratet dann und dann bei der Hochzeit nachts auf einmal so, ja, nee, das ist nicht so meins, das will ich, das mag Sex ich nicht. Ist so generell nicht so, du kannst vielleicht so 2-3 Mal den Penis reintunken. Sex ist bestimmt in Ordnung, aber jetzt zum Beispiel blown, dann sagt sie, ah nee, sorry. Ich das weiß nicht. Also für mich gehört an sich eigentlich ein bunt aus gelebter. Was lachst du? Ich sieh's. Denkst du immer noch an Hitler beim Masturbieren oder wie? Bei Bund dachte ich direkt an Bundeswehr und da fielen mir einige Sachen ein, weiß nicht. Aber was? Bunt ausgewürfelter? Ein Mix? Bunt ausgefülltes Sexleben oder ein Sexualleben, was auf den Konsens beider. Auf den Konsens? Ja. Ja, doch. Ja. So, das gehört für mich eigentlich zu einer guten Beziehung dazu. Kann jeder so definieren, wie er selber möchte, aber so definiere ich das. Das ist schön. Ja. Das ist ein gutes. Damit wir auch alle Leute dann befriedigen können mit der Aussage. Ja, wow. Ja. Aber auf jeden Fall kein Sex vor der Ehe. Ist ganz wichtig. Also, folgenden Vorschlag. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ne? Immer noch. Wir könnten, hast du noch ein paar Storys oder sowas? Hast du noch, liegt dir da noch was auf dem Herzen? Also ganz ehrlich, ich bin, wenn sowas dann kommt, bin ich jetzt nicht so, so Storys. Ich bin eh nicht der große Geschichtenerzähler. Oder generell liegt dir noch irgendwas auf dem Herzen einfach? Ich hab, der Scheiß und Klausuren, aber das ist ja wieder so ein. Ach, Klausuren, ja. Scheiß Uni-Ding und Studenten und das jeder, der das hört, der, sag ich mal, montags bis freitags von 8 bis 8 Uhr arbeitet, auf dem Bau und den Hammer schwingt oder sonst irgendwas macht, der lacht mich doch aus. Dass ich vor so ein. So naja, aber Burnout und sowas, also es ist ja auch schon ein enormer Druck, der auf einen lastet. Also manchmal. Ja, vor allem, weil das Schöne ist, ich schreibe nämlich eine Klausur im Drittversuch dieses Jahr. Oh! Also könnte sein, dass der Podcast nächstes Jahr gar nicht mehr stattfindet. Also das eh nicht. Ja, so. Sowieso nicht. Nächstes Jahr, wirklich. Also wahrscheinlich nicht. Wieso? Naja, Pflichtpraktikum, bin ich weg wahrscheinlich. Ach, du hast dann schon dein Pflichtpraktikum. Ich habe im sechsten Semester. Also ja, aber du bist doch kommst doch erst im fünften. Ich komme jetzt, ja, aber du meinst ja nächstes Jahr. Ach so. Also ja, ich rede von nächsten Semester. Okay. Ja, da wird es wahrscheinlich noch, aber so ab Januar bin ich weg. So. Ja, dito. Ja. Also vielleicht. Ja. Vielleicht auch schon eher. Vielleicht ziehen wir in die gleiche Stadt. Sollen wir unsere Stadt sagen? Auf drei? In der wir unbedingt hin möchten? Ja. Okay. Warte, auf drei oder auf, also auf null? Also eins, zwei, drei und dann sagen. Also auf die gedachte vier. Genau. Okay? Okay. Eins, zwei, drei. Buxtehude. Hamburg. Buxtehude? Buxtehude. Was ist denn mit? Da möchte ich unbedingt hin. Warum willst du, wer will denn nach Buxtehude? Weiß nicht mal, wo das liegt. Bei Hamburg. Ach so, ja. Da will ich auch hin. Mir ist jetzt keine andere Stadt so schnell eingefallen, muss ich zugeben. Ich wollte irgendwas ganz Weirdes sagen und was Lustiges sagen, aber Buxtehude war mega lustig. Ja, wir haben alle gelacht. Meine Fresse. Also willst du gar nicht nach Buxtehude? Du hast mich veräppelt gerade. Ja, weiß ich gar nicht, wo ich bin. Ich möchte eigentlich ist mir die Stadt egal. Ich möchte mich einfach nur wohlfühlen. Ja, mir ist die Stadt auch relativ egal. Ich will halt Geld verdienen. Nee, das auf keinen Fall. Sonst hätte ich was anderes studiert. Ich will in einer coolen Firma arbeiten und coole Firmen sind in Hamburg, Berlin oder Köln. München. Ja, aber München will ich nicht hin. Also München ist mir zu weit im Süden tatsächlich und ich bin nicht so, damit kann ich mich wirklich gar nicht identifizieren. Ich auch nicht, bin Bayern überhaupt nicht, obwohl München. Ich komme aus dem Norden. Obwohl München natürlich, sag ich mal, so ein kleines liberales Fluchtörtchen ist. What? München an sich, ja. München ist sehr liberal. Nur alles draußen drumherum ist halt CSU. Was meinst du denn mit liberal? Weil liberal ist ein, also die sozial. FDP sagt, die sind liberal. SPD, Grüne, sowas alle in der Richtung. Okay. Liberal in dem Sinne. Also sozialliberal quasi. Sozialliberal, ja, genau. Gibt es das Wort? Ich weiß nicht. Mit Sicherheit gibt es das. Wie definieren wir liberal? Frei. Aber ist nicht die. Nein, also liberal im Sinne, dass man, sag ich mal, antikonservativ ist. Aha, okay. Aber für die FDP ist ja so, ja, Freiheit um jeden Willen. Ja, das ist noch was aber anderes. Aber für die Linkeren ist es ja eher so auch so gemeinschaftliche Freiheit. Genau. So, weil die Freiheit des Einzelnen ist natürlich auch immer die Unfreiheit des anderen Einzelnen. Genau. Und da sind dann natürlich Interessenskonflikte. Deswegen ist für mich der liberale Begriff, definiere ich dann eher so als sozialliberal, also quasi eine gemeinschaftliche Freiheit. Quasi, dass die Freiheit sollte gleichmäßig verteilt werden. Alle sollten ungefähr gleich viel Freiheit haben. So. Und was ist, wenn ich mehr Freiheit will? Naja, dann schränkst du ja, wenn man da jetzt davon ausgeht, dann schränkst du ja wahrscheinlich die Freiheit eines anderen Mitbürgers ein. Du schränkst aber ja die Freiheit eines Mitbürgers ein, wenn du die Freiheit verteilst und stückelst. Auch. Genau, da schränkst du die ein, aber halt in einem. Für alle. Für alle in einem geregelten Maße, sodass sie alle ungefähr gleich viel Freiheit haben und sie können dann natürlich bestimmte Sachen nicht machen, aber das ist halt gut so, weil sie sonst andere Leute unterdrücken würden mit ihrer Freiheit. Hm. Zum Beispiel, ja, ich verstehe, wo du hier Rauchen ist ja verboten in Gaststätten. Mhm. Und das ist verboten, weil du mit diesem Prinzip dann, weil du dann sonst die Freiheit, nicht irgendwie mit Rauch belästigt zu werden die ganze Zeit in einem Restaurant, die wird da ja sonst eingeschränkt. Das heißt, die Freiheit zu rauchen ist immer gleich die Unfreiheit für andere, nicht vom Rauch belästigt zu werden. Ich finde das auch so, ich finde das so gut, dass Raucherverbot in öffentlichen Räumen, muss ich wirklich gesagt sagen. Ich habe das auch gar nicht mehr, also das ist vor meiner Zeit so auch, ne? Bei mir war es nämlich dann quasi so noch so, wenn du auf Party gegangen bist, dann sag ich mal so, ich glaube, bis ich dann 20 war, also ich bin jetzt 25, bis ich 20 war, war es dann halt wirklich so, du bist auf Party gegangen, dann kamst du nach Hause und am nächsten Tag haben deine Klamotten einfach gerochen, wie der letzte Aschenbecher einfach. Und, aber hat auch einen Vorteil, weil deine Eltern wissen nicht, ob du dann geraucht hast. Das ist kein Vorteil. Du kriegst einfach präventiv Prügel. Ja, genau, einfach so schon mal von vornherein. Nee, ich rauche selber nicht. Und ich bin auch sehr anti-Rauchen, muss ich zugeben. Ich auch. Und deswegen fand ich das extrem geil, dass es dann quasi verboten wurde. Und auch egal, was die ganzen Leute gesagt haben, von wegen so, meine Freiheit zu rauchen wird eingeschränkt zum Beispiel. Es hat einfach der Gemeinschaft so viel gebracht. So, auch wenn man jetzt zum Beispiel, als ich mit meinem Ausbildungsleiter so ein bisschen geredet hatte, auch über das Thema, dann meinte der so, ja, das ist alles so, wir kennen das gar nicht, das ist alles so Kinderkacke, weil früher haben die einfach in den ganzen Büros, in den Banken und so weiter und so fort einfach drin geraucht. Also. Es ist halt so problematisch für die ganzen Nichtraucher dann, ne? Ja. So, also wenn die für sich rauchen, habe ich kein Problem mit, könnt ihr ruhig machen. Ja, oder was ich auch immer noch eigentlich sehr unfair finde, dass in vielen Firmen zum Beispiel Raucher einfach mehr Pausen haben. Also, dass quasi die dann immer tagsüber dann öfters mal sich so dann halt einfach so 5 Minuten nehmen, was die Nichtraucher nicht haben. So, ich gehe jetzt mal rauchen. So, natürlich gibt es Firmen, aber kannst du da mitkommen? Holst du aus der Cafeteria kurz ein Stück Kuchen so und machst eine kurze Kuchenpause? Ja, aber es wird aber halt nicht gern gesehen. Das stimmt. So, das ist halt Kuchenpausen sind nicht so sozial anerkannt wie Raucherpausen, leider. Genau. Obwohl Kuchen sehr viel gesünder ist. Natürlich gibt es viele, vor allem auch gerade, sag ich mal, die größeren Firmen, die da, entgegenschlagen, wenn man schon so ein Eincheck- und Auscheck-System hat, dass man sich quasi auschecken muss, wenn man rausgeht, um zu rauchen. Das wird dann auch quasi von deiner Pause beziehungsweise dann von deinem Lohn im Endeffekt abgezogen. Aber extrem viele Firmen haben das halt auch einfach nicht, wo es dann so, ja, hat er jetzt eine Raucherpause, Punkt. Da hat er jetzt keinen Nachteil dadurch, den er leidet, beziehungsweise der Nichtraucher keinen Vorteil, so in dem Sinne. Ja, kommt bestimmt noch, dass das alles mehr kontrolliert wird. Kann ich mir gut vorstellen, weil das bei Amazon ist das ja so, dass die Leute wirklich immer ein- und auschecken müssen. Ja, die müssen auf jeden Scheiß aus. Und dann, wenn die einmal irgendwie kurze Minute stehen bleiben und nichts machen, werden die direkt verwarnt. Ja. So, das ist halt richtig krass. Ja, das aber, also Amazon ist halt so ein extremes Negativbeispiel. Ja, genau. Also, ich glaube, das wird bestimmt nicht weniger mit den Negativbeispielen. Nee, also ich finde auch nicht, dass man den Konzern so viel Power geben soll oder beziehungsweise, dass der Staat nicht da so, also. Und jetzt sind wir dann doch in diese Richtung abgerutscht, in der ich eigentlich wollte, falls uns nichts mehr einfällt und wir noch ein bisschen was zu reden haben, nämlich ja so Sozialismus, Kommunismus, so, das ist ja die Richtung, in der es jetzt gerade geht, ne? Ja, schon so ein bisschen. Und ich finde es an sich eigentlich auch ganz wichtig, dass Konzerne also Grenzen haben, gesetzliche. Nicht so, sag ich mal, wie in Amerika, Corporate America, wo eigentlich die Lobbyisten die Politik bestimmen. Wenn man sich jetzt zum Beispiel die NRA anguckt oder die Pharmaindustrie, die diktieren eigentlich, wo es hingeht. Oder die, ja, die berühmt-berüchtigten Koch Brothers. Was willst du dagegen machen? In Amerika ist der Zug abgefahren. Das was willst du in Deutschland dagegen machen? Wir haben zum einen den Vorteil, dass es Unternehmen untersagt ist, einen gewissen Betrag zum Beispiel zu sponsern an Parteien. Ja, aber jetzt, also, aber ich meine jetzt generell von die Macht der Unternehmen, die können ja auch, also trotzdem kriegen sie ja ihren Willen durchgesetzt, weil sie dann einfach durch die ganzen Arbeitskräfte und ihr wirtschaftliches Handeln und ihre wirtschaftliche Macht haben die natürlich dann auch Macht über die Politik, indem die halt sagen, ja, mach das mal so und so, wir brauchen das, weil sonst machen wir Verluste und so und dann, na gut, dann ziehen wir halt ein paar Leute ab da aus Baden-Württemberg und fahren halt nach Thailand so und lassen das da produzieren. So, die haben natürlich die Macht. So natürlich haben die eine große Macht, aber also ich finde, dass das in Europa generell immer noch sehr human geregelt ist im Vergleich zu anderen Industrieländern. Especially USA. Ja, gut. Wenn man's, ja gut, aber ist die USA der Maßstab aller Dinge? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht, nein. Und deswegen bin ich auch ganz froh, gerade was so Arbeiterschutz angeht. Also wenn wir hier darüber reden, wir haben tariflich bedingt, egal welchen Beruf du hast, solange du in Vollzeit arbeitest, hast du 24 Urlaubstage, die du dir im Jahr mindestens nehmen darfst. Also egal welcher Beruf, du hast tariflich mindestens 24 Urlaubstage. Musst du dafür einen Urlaubstage. Also ich bin tatsächlich, also ich interessiere mich sehr für so das Allgemeine, ne? Aber ich bin ja noch nicht, ich habe ja noch nicht viel Arbeitserfahrung oder sowas, ne? Deswegen kenne ich mich da tatsächlich nicht so aus. Aber brauchst du dafür für das, was du gerade gesagt hast, einen Tarifvertrag? Nein. Du hast, also der Tarifvertrag, also das deutsche Arbeitsrecht, das Gesetz für Arbeitsverträge unter anderem, sagt, dass egal wo du arbeitest, solange du Vollzeit arbeitest, über einen gewissen Stundensatz, hast du 24 Urlaubstage im Jahr. Was mit Zeitarbeit, wo du dann ja auch quasi Vollzeit arbeitest? Du hast da auch die Urlaubstage. Okay. Du hast jeden Monat 2,5 Urlaubstage. Okay, krass. Das ist so gesetzlich mega viel geregelt. Zudem haben wir dann auch zum Beispiel so Mutterschutzsachen, wie so zum Beispiel, dass wenn du in Mutterschutz gehst oder auch Vaterschaftsurlaub oder Vaterschaftsschutz, dass du dann 66% deines Gehalts weiter gezahlt bekommst, ohne arbeiten zu müssen über 2 Jahre als Mutter dann. Oder beziehungsweise als Vaterschaftsurlaub ist es dann, glaube ich, 4 bis 5 Wochen, die du dir nehmen kannst, die dann auch für so 60% bezahlt werden, natürlich plus deinen normalen Urlaub. Und du wirst halt auch während deiner Urlaubszeit bezahlt. Also wenn du dir Urlaub nimmst, dann kriegst du Geld dafür. Also wird dein Geld weiterhin bezahlt. Und in Amerika gibt es das zum Beispiel alles nicht. Wenn es gut läuft und du einen guten Job in den USA hast, dann hast du vielleicht 2 Wochen Urlaub. Also 10 Urlaubstage. Und der wird nicht mal bezahlt. Ja, das ist schon krass. Also ich würde es jetzt in Deutschland nicht glorifizieren. Aber wir müssen, also es gibt eine ganz geile Doku, die ich letztens gesehen habe, und zwar von Michael Moore. So eine kleine Documentary, Michael und die Moore heißt ja. Der Premium-Journalist Michael Moore. Ja, natürlich ist er kein Premium-Journalist, aber der ist ja halt auch so ein bisschen, sag ich mal, Comedian, so wie er seine Arbeit so darstellt, also diese Fake-Documentary-Dingsbums. Auf jeden Fall heißt die, gibt es auf Amazon Prime, und zwar Where to Invade Next. Und das Prinzip von der Doku ist quasi, dass Michael Moore um die Welt reist oder in andere Industrieländer und dann quasi wie im Sinne, sag ich mal, der US-Armee, die dann quasi in den Irak einwandert, um eigentlich Öl zu kriegen, wandert er als Ein-Mann-Armee in Industrieländer ein, um denen quasi die guten Ideen zu klauen. Also wie zum Beispiel in Deutschland, dass den Mutterschutz, der bezahlt wird. Oder dann war der in Frankreich und hat sich dann Klassen an oder Ganztagsschulen angeguckt, wie die sich eigentlich ernähren. Und dass quasi dieser Ernährungsplan halt mega gesund ist, mega viel Gemüse, und das dann quasi immer mit dem amerikanischen Pendant dann verglichen. Oder zum Beispiel, dass das Bildungssystem in Finnland ist mit eins der besten der Welt innerhalb der letzten 5 bis 10 Jahre. Wie kam es dazu? Wie ist es dahin geleitet worden? Und warum, was kann man sich davon abgucken? Und das ist halt an sich ziemlich, sag ich mal, ermutigend, als wenn du, sag ich mal, einen eher schlechteren Blick auf die Welt hast und wie es läuft, ist es eher, sag ich mal, positiv, weil da halt sehr viele positive Sachen halt vorkommen in Europa generell und auch in Deutschland, die angesprochen werden, die für uns normal sind, wie zum Beispiel dann, dass du im Urlaub bezahlt wirst, was aber irgendwo anders einfach nicht da ist. Und ich finde, für solche Sachen lohnt es sich dann halt insgesamt auch zu kämpfen. Das stimmt, ja. Ich würde vielleicht, ich gehe immer noch lieber ein Stück weiter so und weiß nicht, kritisiere dann trotzdem so ein paar so. Kritisieren, aber auch so Systemfragen so. Nein, du, es so ist. Kapitalismuskritik und sowas finde ich trotzdem wichtig, weil ja man ja auch darüber nachdenken muss. Klar, also sowas ist cool, dass wir sowas haben mit sozialer Marktwirtschaft, dass sowas hervorgebracht hat. Aber trotzdem muss man sich natürlich fragen, ist das jetzt so das Ende der Geschichte? Nein, so, das ist. Also ist nein, das das, was wir jetzt für immer haben wollen? So, ja, weiß nicht. Halt so, nein, was es entwickelt sich. Es entwickelt sich ja immer weiter. Also wenn wir jetzt gucken, was vor 20, 30, 40, 50 Jahren los war und was sich seitdem alles getan hat für uns, für den Arbeitsschutz, es ging immer weiter, aber auch nur, wenn Leute halt sich darum, also wenn Leute nicht zufrieden waren und weitergekämpft haben. Das Gleiche kann man ja jetzt zum Beispiel daran sehen, an den Datenschutzvorgaben, die die EU jetzt gegeben hat, dass man quasi dieses Recht auf Vergessenwerden im Internet hat. und andere Sachen, die quasi, die wir erkämpft haben, die regulieren und kontrollieren der Unternehmen, wo dann quasi eigentlich die, das Volk, die Bürger eigentlich daran gewinnen. Also man kann es natürlich immer hier und da sagen, dass es da das Gesetz vielleicht nicht so gut ausgearbeitet ist oder vielleicht in anderen Problemfragen. Da gibt es ja natürlich so Einzelheiten, aber wir leben ja hier nicht auf dem Ponyhof, so wo jeder immer seine das Beste dann halt hat. Aber ich finde zum Beispiel, wenn man jetzt das Datensicherheitsschutzgesetz dann nimmt, es ist ein Gewinn, finde ich, für die Demokratie, so in dem Sinne gewesen. Oder ein Gewinn gegen die Unternehmen. Weil 99% der Lobbyarbeit in Brüssel wird von Unternehmen gemacht und 1% von NGOs. Das kann ich mir gut vorstellen. Money, money. Ja. So einfach ist das. Ja, es sind halt so kleine Stellschrauben auch, die verändert werden. Ich weiß jetzt nicht, ob das Große und Ganze bleibt ja trotzdem immer noch gleich. So. Was kritisiert, was ist denn jetzt im Moment, was ist jetzt ich dein... Ich weiß nicht, was ist dein... Nee, ich habe ja, ich reagiere ja eigentlich nur darauf. Mein Standpunkt ist jetzt im Moment eigentlich nur, also mach, dass ich... Ja. Eigentlich sagen will, weil viele immer denken, dass es hier alles so scheiße ist und so weiter und so fort. Aber man müsste das immer mal, ich finde, man sollte solche Sachen immer in Relation sehen, wie es woanders läuft, was bisher passiert ist und wie es hier ist. Natürlich ist es hier nicht perfekt. Hier gibt es viele Sachen, die richtig scheiße sind. Ja, aber diese, ganz kurz, ich muss dich da unterbrechen, weil diese Attitude, natürlich ist es hier nicht perfekt, die hört man auch von... Weiß nicht, die hört man von so vielen politischen Parteien, die das dann aber dann eigentlich rechtfertigen wollen, diese Unperfektheit in diesem Land. Oder die Missstände quasi rechtfertigen wollen, in denen sie sagen, ja, natürlich ist es nicht perfekt, aber guckt euch doch mal um irgendwie, wir sind trotzdem eins der reichsten Länder der Welt. Nein, das ist eine riesige Schere und eine immer weiter öffnende Schere zum Beispiel zwischen reich und arm, beziehungsweise der Mittelschicht gibt. Die 8 reichsten Menschen der Welt haben so viel wie die ärmere Hälfte der Menschheit. Ja. Die 8. Vor ein paar Jahren waren es doch die 68 reichsten Menschen der Welt oder sowas. Und mittlerweile sind es die 8 reichsten Menschen der Welt. Ja, das ist pervers und das ist auch überhaupt nicht akzeptabel. Aber genau, und das sind die Fragen, die mich dann, also klar, ich finde es gut, dass wir so Sozialsysteme so haben und Gesetze, die das irgendwie dann vorantreiben noch, aber so die so große, also ich stelle mir so ein bisschen, also vielleicht ist es auch so aus meiner jugendlichen Neugierde, die ich noch habe, so, ne, aber so die Systemfrage und sowas und einfach das große Ganze zu hinterfragen, das finde ich auch sehr spannend. Ja, aber das bringt einen doch auch weiter. Ja, genau, also es ist nicht schlimm, es bringt ja die Sache weiter. Nur du wirst halt auch durch diese, sag ich mal, generelle systemkritische Frage oder so generelle Systemfrage, wirst du halt nicht von einem auf den anderen Tag alles ändern können. Das ist trotzdem immer so eine Step-by-Step-Sache. Ja. Und weil sollte es auch sein. Ja. Das sehe ich an sich eigentlich. Warte mal, hörst du das? Aber ich finde an sich eigentlich ganz gut. Also System immer, was sollen wir, schlaue, schöne Schlussworte. Oh, du musst dich beeilen mit einem schönen Schlusswort. Das Intro läuft voran. Das System hinterfragen, aber es ist schön hier. Michael Moore ist cool. Ich weiß nicht, ob es so schön ist. Es ist ganz in Ordnung. Es ist in Ordnung und wir müssen es verbessern. Ja, okay. Damit gebe ich mich zufrieden. Damit vielleicht melden wir uns dann. Was irgendwann später. Gibt's heute in der Mensa? Immer noch nichts. Zu, Alter. Scheiße, ey. Das sollte man auch vielleicht verbessern, das Mensa-Essen. Oh ja, ey. Jeden Tag diese scheiß Maultaschen. Ey. Nee, ich kann's auch nicht verstehen. Naja, bis dann. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Macht's gut.